Moin Moin und hallo zu Vierecken 2L war ein ganz fresher Einstieg hier, Tobi. Tobi. Sorry. Okay, nochmal, oder? Nee, wir waren weiter geht's. Ach komm, nach der letzten Woche, also schlimmer kann's nicht werden. Ich hab's verdrängt, was auch immer da war. Nee. Hallo Tobi. Schönen guten Abend, Chris. Dürfen wir guten Abend sagen? Wir sind ja. Es ist ja im Prinzip ist es ja ein Unisex-Podcast. Den kann man ja hören, wann man will. Okay, dann sage ich mal international Aloha. Das kann man morgens, mittags, abends und überall sagen. Schön. Sie schön aus der misslichen Lage gerettet. Nürnberg waren wir gerade privat am Reden. Und du hast gesagt, in Mainz ist nichts zu holen. Ja, also. Also wir hatten gerade gesagt, dass ihr 17 Angstgegner in der Bundesliga habt und da ist Mainz einer davon, ne? Sogar Nürnberg ist einer von davon. Und wer ist dann der eine, der kein Angstgegner ist? Wolfsburg. Oh, wir spielen eigentlich wahnsinnig gerne Leverkusen ist so. Leverkusen ist Aue. Aue. Nächstes Jahr vielleicht wieder. Nächstes Jahr kommt vielleicht. Nee. Also. Ja, morgen erstes Spiel in Mainz. Viele, die wahrscheinlich den Podcast gerade hören, wissen schon, wie das Spiel ausgegangen ist, weil ja. Aber meine Vermutung, also wenn ich tippen müsste, und ich bin ja der Tippmeister, ich würde allein schon aufgrund dessen, weil ich so gut tippe, auf Mainz tippen. Was er dann bedeutet? Ist ja leider diesen Freitag nicht dran. Nein, leider nicht. Aber ich gebe dir einen Tipp. Auf Mainz morgen nicht. Also ich lasse mir wirklich von jedem reinreden, aber im Sachen Tippen nicht von dir, nee. Ja, ich weiß, dieses ganze beste Mensch der Welt und der Fußballprofi schlechthin und der Spezialist, das hat sich alles mit dem Witzspiel irgendwie, habe ich mir da dermaßen ins Knie geschossen. Ja, das ist auch der Druck, ne? Ja, ich mache mir danach gleich und ach, ist furchtbar, ich bin gehe nicht mehr zur Arbeit, ich stirbe nur noch im Internet rum und dann für was? Für 2 Punkte gegen Stefan. Ja. Aber naja. Ja, es war wieder eine internationale Woche für die Bundesligisten. Und wir sind noch mittendrin eigentlich, oder? Also jetzt aktuell? Ja, das stimmt. Ja, jetzt aktuell, wie steht's in den Stadien? Also wir nehmen am Donnerstag 20.06 Uhr jetzt gerade auf. Hm. 1-0 Gladbach gegen Marseille. Ist das noch aktuell? Ich schaue gerade auch. Ich bin da. Ja. Also ich habe irgendwie so einen richtig schönen Live-Ticker habe ich noch nicht so richtig gefunden. Der von Sport 1 ist irgendwie kacke. Ich bin bei Sportal. Da gibt es einen Live-Ticker. Das ist zwar ein bisschen überschaubar, aber es geht schon. Ja. Oh ja, Gladbach 1-0 in Marseille. Das ist natürlich nicht schlecht. Dass die brauchen die Punkte. Haben in Limassol Punkte liegen lassen und zu Hause gegen Fenerbahce. Die sollten schon was reisen in Marseille. Ja. Es ist auch allerhöchste Eisenbahn, genauso wie bei den Stuttgartern, ne, heute. Ja, irgendwann müssen die auch mal anfangen, international zu glänzen. Ich glaube, die haben seit dem ersten Spiel gegen Dynamo Moskau kein Spiel mehr gewonnen. Kann gut sein, ja. Ja. Die haben halt einfach auch noch diesen Ibisevic, der was vorne in die Tore macht. Und den Hanik, ne? Ja, aber der ist noch nicht so wie letztes Jahr. Da fehlt's noch ein bisschen. Also der hat eigentlich auch ganz gut angefangen. Hat natürlich gegen Nürnberg getroffen. Ich meine, jeder trifft gegen Nürnberg, wer will. Ist ja kein Thema. Aber ja. Oh, ist das passiert? Ja. Wir haben noch 2 andere Mannschaften in der Euroleague. Leverkusen gegen Rapid Wien. Das Rückspiel nach dem Kracher. Nach dem Kracher-Duell ging's aus 3-0, 4-0? 4-0, glaube ich. 4-0, ne? Ja. Es kommt also jetzt dann auch nachher live. Das kommt nachher live, ne? Die anderen nicht, oder? Nein, also zumindest, also ich bin ja hier der, ich muss ja öffentlich schauen und wieso? Das kommt ja auf Sport. Ja, ich. Ja. Und Champions League und Euroliga ist kein Sport, ist kein Fußball. Nein, ist kein ist nur Sport. Ja. Ist nur Sport. Ja, ja ich schaue nur Bundesliga und deswegen muss ich, wenn es um internationalen Wettbewerb geht, entweder auf Bars zurückgreifen oder auf öffentlich-rechtliche. Und heute werde ich Breaking Bad gucken. Kombinierst du beides, ne? Du hast ja auch gerade wieder, was war das? Ein Kalpi? Nee. Nein, ich trinke meinen Lieblingslandsleuten zuliebe, die es schwer erwischt hat von Sandy in Cuba Libre. Ja. Ja. Mit jedem Schluck denke ich an sie. Arme Leute. Naja, zurück. Aber du glaubst auch, Leverkusen wird da die Wiener schön mal richtig den Arsch pudern, oder? Also es ist zu erwarten, sagen wir so. 4-0 im Hinspiel und Leverkusen ist gerade ganz gut drauf. Dürfte eigentlich kein Problem sein. Aber in Sachen Tipp, also ich vorschauen kann ich machen, aber genau tippen kann ich nicht. Wissen wir ja. Hast du ja auch schon bewiesen, dass du es nicht kannst. Es war aber verdammt knapp letztes Wochenende. Also das stimmt. Ich stand, glaube ich, 7-6 für den Stefan und bei dem Spiel Bremen gegen Mainz, ich habe auf 1-1 getippt, er auf 2-1 für Bremen. Und dann hat er 86. Minute, ja. Wetzklo springt am Ball vorbei und knallt gegen den Pfosten, hat aber den Ball nicht und mein Sieg ist dahin. Danke, Wetzklo. Dann, und nicht, die Euroleague will ich schnell abhaken, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie... Das ja, das war es eigentlich auch schon, oder? Ja, wir haben noch 96 gegen Helsingborg. Ja, dürfte eigentlich auch nicht unbedingt... 96 hat sie ja vor 2 Wochen in Helsingborg eigentlich auch dominiert, ne? Haben dann ein blödes Tor gekriegt und dann in der 53.000. Minute haben dann das glückliche 2-1 geschossen, aber das sollte machbar sein heute. Ja. Definitiv zu Hause. Müsste schon klappen. Zu Hause sind sie, glaube ich, auch schon eine Macht, die Hannoveraner, da müsste es schon gehen. Aber kommen wir weg vom Cup der Verlierer zum Cup der Gewinner. So fast. Ich meine, 3 Bundesligisten in der Champions League, 2 haben unentschieden gespielt gegen starke Gegner und dann natürlich der FC Bayern München. Über die möchte ich nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen, denn da gab es ja das ein oder andere Stressmomentum von den Fans. Aber du hast wahrscheinlich Schalke nicht geguckt, ne? Ich war in einer Bar und habe auf 2 Monitoren. Ist die, kann man da vielleicht? Das, ja, das ist der wilde Mann in Kirchheim, direkt in Berlin-Mitte. Also ich bin aus dem Osten in die Mitte, weil im Osten gibt es kein Fernsehen, kein Sky. Kein Farbfernsehen. Nee, ich müsste auch. Das ist ganz schlimm in Berlin. Oh, nee, ja, der wilde Mann in Kirchheim, da habe ich mich niedergelassen mit einem Kumpel und da gibt's immer 3-4 Großleinwände, so dass du aus jeder Perspektive, wo du hockst, mindestens Sicht auf eine Leinwand hast und das ist am Wochenende ganz cool, wenn Bundesliga ist, da kommt dann auf 2 kommen ganz Berlin mehr oder weniger die Spitzenspiele, wenn die Hertha und so spielt und dann noch die Konferenz der zweiten Liga und so. Das ist ein feiner Laden und da war ich und wie gesagt, das Schalke-Spiel habe ich mehr so aus dem Augenwinkel immer mitbekommen. Hauptsächlich habe ich dann schon Dortmund angeschaut, weil hat mich dann doch mehr interessiert. Ja, das stimmt. Aber obwohl Schalke stark gespielt, jetzt ist ja rausgekommen, dass der gute Klaas-Jan Hüntelaar nur bleibt, wenn sie in der Champions League weiter erfolgreich bleiben, sprich in die nächste Runde einziehen. Sagt wer? Das sagt so der ein oder andere, Tobi. Das hört man so. Ja gut, ich meine, er will halt weiterkommen. Ich meine, es ist ja klar, dass der jetzt, wo sie nach 4 Spieltagen auf Platz 1 stehen, da will der nicht mehr in die Euroliga und nachher gegen Kopenhagen oder so spielen. Ja. Da hat er keinen Bock mehr drauf. Der will Erster werden in der Gruppe und dann hoffen, dass Dortmund Erster in der Gruppe bleibt und dann will er Real raushauen, seinen alten Club. So. Ja, aber guck mal, wenn er dann gehen will, dann will er bestimmt zu einem größeren Verein. Er war... Was bringt ihm aber das? Er darf dann nicht mehr international spielen in der Saison voll. Da muss er will ja bestimmt irgendwie zu einem Verein gehen, der selber noch Champions League spielt. Und dann ist er bei dem Verein und dann muss er nur davon nur zugucken. Es ist ja die Frage, ob er sich bei dem neuen, größeren Verein sich dann auch durchsetzt. Ich spreche nur Real Madrid an, bei dem er ja war. Ja, aber das lief ja nicht so. Nee, lief nicht so, gell? Nee, stimmt, also, ja. Was wären denn Optionen? Was wäre denn der nächstgrößere Schritt? Sehr dann. Nach Schalke. Ja. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn wir, ob er nach England passen würde vom Stil her, ich würde eher England, ich wüsste nicht, wo er da spielen sollte in England. Man hat gestern gesehen bei Manchester United, wenn mal Robin van Persie nicht spielt, auch trotz Wayne Rooney, ist es offensiv nicht so das Wahre. Also meine Einschätzung jetzt, wenn ich jetzt speziell das Spiel gestern in Praga gesehen habe, da lief nicht relativ viel. Dann kommt Van Persie, das Licht fällt aus und zack, die Bohne in 12 Minuten oder in 8 Minuten machen sie 3 Kisten. Also, zack, die Bohne, ne? Zack, die Bohne. Aber sonst, ich meine, in Italien war er bei Milan war er ja schon. Ja. Aber die, er ist ja nicht der dynamischste Stürmer, aber also ich würde schon bei Schalke bleiben. Da hast du schon einen guten Club eigentlich. Ja, ja. Und wie gesagt, die werden auch, ich gehe mal auf, sie spielen jetzt noch in zu Hause gegen im Montpellier spielen sie am letzten Spieltag und nächstes Spiel ist zu Hause gegen wie heißen sie, die Griechen. Ist das Panathinaikos? Ich weiß nicht, Panathinaikos oder Olympiakos. Auf jeden Fall, nächstes Spiel müssen sie gewinnen gegen die Griechen. Die so kommen also auch weiter. Ja, ja, und dann ist das Ganze das Gleiche, wenn er sagen würde, okay, ich will nächstes Jahr international spielen, sonst gehe ich weg von Schalke. Das setzt man jetzt in dem Fall, in der momentanen Form von Schalke, setzt man das voraus, dass Schalke nächstes Jahr mindestens UEFA Cup spielt. Wenn Schalke nächstes Jahr nicht in die Europa-Liga kommen sollte, kann ich mir schon vorstellen, dass er auch dann einen Huntelaar vielleicht gar nicht mehr halten können, finanziell gesehen, und dass der dann da auch gar nicht spielen will. Der ist im besten Alter, der will international, der will viel spielen. In 2 Jahren, man muss dann überlegen, wenn nächste Saison vorbei ist, dann ist, in 2 Jahren ist dann schon die WM in Brasilien, da würde er dann sich auf jeden Fall international auch behaupten. Mhm. Und dann würde er in einem Club spielen, der international spielt, und deswegen sind seine Forderungen zu hoch. Und bei dem Team, was sie jetzt haben, kann man das absolut verlangen. Ich meine, ja, sie haben gegen Arsenal eigentlich zwei richtig gute Spiele hingelegt. Durch individuelle Fehler sind sie in Rückstand geraten, aber normalerweise hätten sie auch beide Spiele gewinnen können. Und oh, 1-1 Marseille gegen Gladbach. Oh. Ja. Ja. Entschuldigung. Na, ist okay. Man kann nie genug Informationen haben. Das stimmt. Wollen wir zum nächsten Ruhrpott-Club kommen? Ja, ich glaube, Schalke haben wir in jedem Fall. Ich habe auf facebook.com/firken211 habe ich die Umfrage gestartet. Ist dem BVB zuzutrauen, dass sie mal wirklich den ganz großen Wurf starten können? Champions League Finale? Wie Mourinho sagte, ich weiß, wenn der gute Herr Mourinho sagt, Dortmund kann die Champions League gewinnen, das ist einfach nur ein Arschgepudere, damit sie sich wahrscheinlich nicht mehr so anstrengen dann gegen Madrid. Aber sie haben ja wirklich klasse gespielt, obwohl sie in der zweiten Halbzeit wirklich nur defensiv gespielt haben. In Bernabeu ist das wahrscheinlich auch gar nichts Verwerfliches, aber was meinst du denn? Ist da wirklich der ganz große Wurf drin? Ich glaube, das kann man jetzt überhaupt noch gar nicht sagen. Da hat natürlich viel Losglück. Ist da tonangebend oder mitentscheidend? Ja. Ich meine, wenn es jetzt dumm läuft und sie werden vielleicht doch nur, oder sie werden nur Zweiter in der Gruppe und spielen dann gegen Barcelona im Achtelfinale, dann die 2-1 gegen Celtic verloren haben. Also aktuell würde ich sagen, im Weltfußball ist doch fast jeder schlagbar. Es gibt nicht mehr diesen Giganten. Also Barcelona, ey, hat 2-mal gegen Celtic nicht überragend gespielt. Ja, aber vielleicht ist, ich glaube, Celtic hat schon öfters gegen Barcelona gespielt, auch die letzten Jahre, und die haben sich öfters schon schwer getan gegen dieses Team. Es ist auch ein bisschen ein Angstgegner, das kann auch schon wieder ganz anders aussehen. Okay. Klar, sie haben verloren, aber vielleicht sind sie ja dann doch nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit hingegangen. Ich meine, jetzt haben sie halt von 4 Spielen nur 3 gewonnen. Die werden sich da keinen großen Kopf machen. Die Gruppe an sich ist trotzdem relativ schwach. Ich meine, Celtic ist jetzt Zweiter mit 7 Punkten. Die werden das trotzdem, also die wird die Niederlage nicht umwerfen, deswegen. Ja, das sowieso nicht. Das glaube ich definitiv nicht. Und ich meine, ich finde es schön. Ich gönn's den Schotten. Ich will unbedingt mal auf jeden Fall nach Glasgow zu einem Spiel. Geil wäre natürlich zum Derby. Naja, das werden wir erstmal nicht mehr sehen, ne? Ja, irgendwann mal wieder. Wie gesagt, in 30 Jahren wird Nürnberg wieder im UEFA Cup spielen. Mhm. Und bis dahin wird es vielleicht auch mal wieder ein Derby Celtic gegen die Rangers geben. Und ja, das wäre, glaube ich, schon. Oder ich würde auch mal zu einem anderen Spiel von Celtic natürlich gehen. Ich glaube, die Stimmung ist schon ziemlich geil. Und ich glaube, dass einige der Celtic-Fans jetzt gerade in dem Moment, wo wir aufnehmen, immer noch feiern. Und ich bin mir sicher, auch einige, die jetzt gerade den Podcast hören, werden immer noch irgendwelche feiernden Leute in Celtic jetzt anrufen können. Die ich glaube, den Sieg werden die feiern bis, keine Ahnung. Es war ja auch wirklich ein schöner Anlass, ne? Es war das 100-jährige Jubiläum des Clubs. Und da bekommst du dann FC Barcelona als Gegner und haust die dann auch noch weg, ja, mit einer überzeugenden Leistung. Ich meine, es war wirklich ein klasse Spiel. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber das war wirklich, also schöner geht's ja gar nicht. Die Atmosphäre, die Kulisse, wirklich großartig. Eine tolle Choreografie hatte die Fankurve von denen, und toll. Ja, ja. Sei, waren ja auch angenehme Fans bei der EM, ne? Die Iren. Ja, ich meine, Glasgow ist ja eigentlich in Schottland. Aber die schottischen Fans wären, wenn sie dabei gewesen wären, wären die schottischen Fans wahrscheinlich ähnlich gewesen wie die Iren. Ja, wie gesagt, es sei ihnen gegönnt. Ich freue mich auch. Ich finde, was für ein geiles Gefühl muss das für diesen, ich habe gerade seinen Namen vergessen, für den Jungen, der das 2-0 gemacht hat, sein. Der ist 18 Jahre geworden, letzten Monat oder vorletzten, macht sein erstes Champions League-Spiel, dann gegen Barcelona zum 100-jährigen Jubiläum und dann macht der noch das 2-0 der wird wahrscheinlich nicht schlafen können bis Silvester. Meinst du, ja? Aber ich würde es nicht. Er wird gehuldigt, meinst du? Und ich bin über 30 und wenn ich das 2-0 gestern gemacht hätte, ich würde gar nicht mehr ins Bett. Ich würde die schottischen Straßen würde ich gar nicht mehr verlassen. Die Straßen in Glasgow. Ich guck gerade mal, wer der junge Mann war. Aber es ist gar nicht so einfach, auf box.de sich zurechtzufinden. Ja, wer das wissen will, der soll es selber nachgoogeln. Die meisten haben selber Smartphones mit Internet. Die sollen einfach selber gucken. Wir machen das. Also die Dortmunder, um da nochmal zurückzukommen, denen ist wirklich jetzt, als Tabellenführer sind sie ja, glaube ich, ne? Ja, ja. Zuzutrauen, dass man da eventuell sogar die Tabellenführung bis zum Ende verteidigen kann, denn City ist merkwürdigerweise nur noch am Taumeln, ja, in der Liga geht es noch, sind sie noch ungeschlagen, aber irgendwie in der Champions League läuft es nicht so. Ähnlich wie letztes Jahr, ne, als sie mit Bayern in einer Gruppe waren. Was ist da los? Was hat der Mancini? Hat er keine Ansprache parat, um auf dem internationalen Parkett irgendwie mal richtig was abzufeiern? Ich meine, das kann doch nicht sein bei der Mannschaft. Ja gut, ich kann dir jetzt immer noch nicht sagen. Wir haben vor, ich glaube in unserer ersten und unserer zweiten Folge haben wir mal über die Champions League gesprochen, über die Auslosung und so. Und ich habe ja keine Ahnung von Tippen, aber ich habe gesagt, dass definitiv Dortmund und Real weiterkommen werden. Dass jetzt allerdings Man City so, ich sag mal, abkackt und wahrscheinlich sogar nur, also wirklich letzter wird in der Gruppe, hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, dass es so, aber vielleicht ist einfach wieder dieses, okay, man verlässt die Insel und aber das kann's doch nicht sein, sag mal. Gibt's doch gar nicht. Vielleicht fehlt dann einfach dann doch noch die komplette Erfahrung. Ich meine, klar, das sind alles international tolle Spieler, ich kenne leider nicht das Umfeld. Also ich weiß nicht, wie dieser Verein an sich organisiert ist. Ich meine, nur Spieler an sich gewinnen auch keine Meisterschaften. Da gehört viel, viel mehr dazu. Und der Roberto Mancini ist bestimmt ein guter Trainer, aber ist der auch ein Trainer, der da so viel reisen kann? Ich weiß nicht. Vielleicht werden sie da mit einem guten englischen Trainer besser beraten. Und ansonsten, wie gesagt, das ganze Umfeld, das Management und das Präsidium und die das habe ich schon Sanitäter sagen wollen, die Presseleute und die Zeugwarte und so, das, also wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem FC Bayern München, da stimmt halt alles, von A bis Z in dem Verein ist halt alles perfekt organisiert und vielleicht fehlt es da an dem Verein in Manchester City noch ein bisschen. Einfach, dass da dieses komplette Paket, die können jetzt so aufgrund der hervorragenden Mannschaft, die sie haben, vielleicht können sie damit national mithalten und so. Aber international fehlt es einfach vielleicht noch ein bisschen. Keine Ahnung. Vielleicht haben sie einfach einen schlechten Organisator, der, wenn sie auswärts spielen, einen Billigflug in der Economy Class bucht, wo dann ein Yaya Touré erstmal 3 Tage Knieschmerzen hat, weil er mit angezogenen Knien 4 Stunden fliegen muss und deswegen gestern 2 Böcke geschossen hat. Vielleicht liegt es daran nicht. Ja, also ich glaube ja, das liegt so ein bisschen mit daran, ich meine, letztes Jahr sind sie ja punktgleich, wenn auch nur punktgleich, Meister geworden mit United. Aber es liegt für mich daran, dass es einfach so eine komisch zusammengewürfelte Mannschaft ist. Es ist, ich finde es auch, wenn ich mir die Premier League angucke, das ist nicht so der attraktivste Fußball. Du hast dann natürlich so ein David Silva und ein Aguero und Dzeko da vorne. Und ja, Touré auf der 6 ist natürlich auch überragend. Das ist ja fast damit der beste Mann. Aber das wirkt alles so konstruiert, nicht so homogen irgendwie. Das für mich stimmt die Mannschaft nicht ganz. Trotz der ganzen Megastars. Meinst du, das könnte kein Punkt sein, dass vielleicht da, dass das Management irgendwie die falschen Spieler geholt hat? Ich meine, sie haben ja die Besten der Welt geholt. Ja klar, ich meine, wir haben das Beste, wir haben auch so ein ähnliches Beispiel bei uns in Deutschland. Ich meine, ich will es definitiv nicht vergleichen mit den Jungs von Manchester City, aber siehe Wolfsburg, die sind auch von den Spielern her, das haben wir das letzte Mal, glaube ich, diskutiert, von den Spielern her sind die definitiv besser wie das, was sie die letzten Wochen abliefern. Aber das ist halt klar, wenn du halt im Jahr 15 neue Leute holst und 13 verkaufst, dass sich da kein geschworener Mannschaftskreis bildet, ist ja klar. Und dann nur mit dem Individualismus klappt es halt auch nicht. Man sieht so ein bisschen in Spanien mit Real und Barcelona, nenne ich da jetzt mal, von den Einzelspielern kann Real locker mithalten mit Barcelona. Aber bei Barcelona ist halt, die Mannschaft spielt halt seit Jahren mehr oder weniger im gleichen Team. Die holen mal ein, zwei neue Leute oder so pro Saison. Und Real. Ja, genau, gerade speziell bei Barcelona. Sie haben ja eine feste Mannschaft über Jahre und haben jetzt eigentlich die einzige große, ich finde Victor Valdés ist auch nicht der allergrößte Torwart, muss ich sagen. Aber sie haben wirklich die einzige große Schwachstelle haben sie ausgemerzt in der Sommerpause durch Jordi Alba hinten links, ne? Ja. Und das passt. Wenn du einmal diese Mannschaft zusammen hast und die dann punktuell verstärken kannst, ähnlich wie es Bayern macht. Ich meine, jetzt haben sie wirklich quantitativ größer eingekauft, aber das ist schon schön, ne? Ich meine, ja. Was ist das für ein Typ? Ein Scheich von City? Das sind alles Scheichs, oder? Der hat ja komplett den ganzen Kram da umgewurstelt und völlig neue Spieler geholt und da ist eine Struktur gar nicht zu finden. Ne? Kann ja auch gar nicht nach den ganzen neuen Spielern, aber. Ja, ich meine, klar, da kommt es halt dann auch drauf an. Ich meine, der hat im Endeffekt das letzte Wort. Der sagt, welcher Spieler gekauft wird. Der gibt im Endeffekt nachher seinen Segen unter jeden Vertrag. Wenn der Junge sich aber jetzt kein bisschen auskennt im Fußball, sondern nur so nach Marktwert einkauft, dann kann es nichts werden. Es gibt bestimmt auch Scheichs, die da mehr Ahnung haben. Sie jetzt zum Beispiel so ein bisschen, ich bin mir nicht mehr sicher, Malaga hat ja auch jetzt so einen Sponsor, oder? Oder täusche ich mich da? Malaga, der ist ja weg. Ja. Der Scheich. Aber der hat im Endeffekt das Team doch im Endeffekt so zusammengekauft, im Groben, wie es jetzt ist. Ja. Klar. Und der hat vielleicht einfach ein bisschen mehr Ahnung wie der Junge, der Manchester City gekauft hat und der sich ein bisschen, der quasi für weniger Geld schlechtere Einzelspieler, aber ein besseres Gesamtpaket sich zusammengeknetet hat. Und das, man sieht es international. Und auch, ich glaube, in der Liga stehen sie das relativ gut da, dass das schon einiges damit zu tun hat. Ja, aber du merkst, wir schweifen immer so ein bisschen ab vom BVB, ne? Vom BVB. Das ist keine Absicht. Also von mir aus, ich weiß, du magst die Dortmunder nicht ganz so. Nee. Aber das ist keine Absicht. Aber ich honoriere natürlich, wenn sie wirklich eine klasse erste Halbzeit gespielt haben gegen Real Madrid. Und was war es in der 87. Minute, wo das 2-2 gefallen ist? Ja, ich glaube 89. sogar. Ne? Durch Mesut Özil. Für mich war ja eigentlich völlig klar, dass Cristiano Ronaldo schießt. Und dann haben sie sich wohl geeinigt, dass doch der kleine Glotzfrosch schießt und dann auch das Ding klasse reingemacht hat. Also. Also ich glaube, wenn jetzt Ronaldo hatte ja, kann man ja sagen, nicht unbedingt seinen besten Tag am Dienstag. Nee, das stimmt. Wenn Ronaldo einen besseren Tag gehabt hätte und mehrere gute Aktionen gehabt hätte, dann hätte er den Freistoß mit Sicherheit auch selber geschossen. Aber es lief bei ihm einfach nichts. Und das zeigt ein bisschen Größe. Ich meine, ich bin nicht der größte Fan von Ronaldo. Ja. Aber das zeigt Größe, dass er dann sagt, okay, bei mir läuft es halt einfach nicht. Özil war jetzt auch nicht so überragend, aber er hat ihm einfach die Chance gegeben. Er hat aber wirklich schöne Chancen kreiert, muss ich sagen. Er hat immer wieder die Bälle durchgesteckt und schöne Laufpässe gespielt. Also ja, kein großes Spiel gemacht, aber er hat schon da so ein bisschen die Fäden gezogen im Mittelfeld. Mehr als hier der gute Luka Modric, ne? Ja gut, Modric verstehe ich bis heute noch nicht, 30 Millionen, aber nochmal zu Özil, man muss auch sagen, er hat es wirklich schwer gehabt. Also die beiden Sechser bei Dortmund mit Gündogan ist der gute Junge? Hat sich wirklich gemacht. Sag doch mal jetzt! Ja, es war mir ja klar, der kommt aus Nürnberg. Das war dir klar. Ja, das war mir, ich habe ihn ja oft live gesehen damals, wo ich von Berlin nach Nürnberg gefahren bin, extra nur wegen Ilkay Gündogan. Ja. Michael Oenning hat es schon gesagt, dass der ein ganz großer ist. Der große Michael Oenning. Ja, der hat es schon gesagt. Und recht hat er. Ja. Und wie gesagt, die haben einfach, und auch Sebastian Kehl, was der läuft, der spielt gerade die Form. Also wenn wir nicht so gut besetzt wären auf der Sechserposition in der Nationalmannschaft, dann wäre er definitiv momentan ein Mann fürs Nationalteam. Leider kann er halt nur auf der Sechs spielen und da sind wir einfach zu gut besetzt, aber ja. Das ist auch, glaube ich, nicht. Sammy relativ schwer verletzt, ne? Ich weiß nicht, wie schwer er verletzt ist. Nicht schwerer. Wie schwer? Ich weiß nicht, wie schwer er verletzt ist. Ja, ja gut, ich meine jetzt für Real, sage ich mal, ist die Saison eigentlich in Hinsicht Meisterschaft schon gelaufen. Ja, 8 Punkte hinter Barcelona. Länderspiele, gibt's noch das eine gegen Holland? Richtig, Holland. Richtig. Und da geht es noch ein bisschen um ja, Prestige und so, aber es ist kein schlechter Zeitpunkt, um sich so zu verletzen, sage ich mal, auch wenn es blöd anhört, aber es ist okay. Also ist nicht so schlimm. Also du sagst, für dich ist es definitiv noch zu früh zu sagen, dass die Dortmunder irgendwie so einen Lauf kriegen könnten in der Champions League und da mal wirklich durchstarten können. Also ist natürlich das Losglück, ne? Ja, natürlich. Ich meine, da kann jetzt viel, viel passieren, wenn sie weiterkommen sollten. Da kommt es nicht darauf an, ob sie Erster oder Zweiter werden. Wie sie, ich glaube, dass sie daheim gegen Manchester ganz gut aussehen werden. In Amsterdam. Das ist wirklich ist nicht das zu unterschätzen. Das könnte schwer werden. Die haben zwar gegen Real klar und deutlich verloren, aber haben wirklich gut gespielt gegen Manchester City und haben da auch, ich glaube, 3-1 haben sie, glaube ich, gewonnen. Für die geht's dann wahrscheinlich auch schon um gar nichts mehr. Die spielen jetzt, glaube ich, im letzten Spieltag ist gegen Ajax. Letztes Spiel ist gegen Ajax. Ja, vielleicht wird es für Ajax um gar nichts mehr gehen. Ach, ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, Losglück, du brauchst halt ein bisschen Losglück. Das ist, wenn du aber jetzt nach und nach Barcelona vorgeworfen kriegst und vielleicht irgendwie durch ein Wunder das überlebst und dann kommt eventuell danach, und dann kommt danach vielleicht Manchester United und Also natürlich kann so ein Sieg gegen Barcelona, sollte er denn kommen, auch ein gewisses Momentum kreieren, ne? Ja. Also, wenn du die schlägst, kannst du jeden schlagen. Dann hast du den Größten geschlagen. Ja. Dann kannst du eventuell sogar die Bayern schlagen. Ich weiß nicht, ich glaube, ab Viertelfinale kann man dann aufeinander treffen, oder? Also wenn. Das weiß ich nicht, Ich weiß, im Achtelfinale zumindest ist es so geplant, dass man nicht gegen die gleiche Nation spielt. Also wenn jetzt alle drei weiterkommen, dann gehen wir einfach mal davon aus. Das wäre ja was für die 5-Jahres-Wertung, wirklich. Ja, das wäre wichtig. Das wäre wichtig. Auch hier vielleicht, also Euroliga, das ist ja. Da machen wir die Stuttgarter ein bisschen. Wie ist da deine Meinung so generell zu der Geschichte? Ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil 5-Jahres-Wertung ist ja, alle internationalen Spiele werden gewertet mit bla bla bla 3 Punkte. Und kann man Euroliga und Champions League miteinander vergleichen? Ich meine, das ist ja wie die Tröpfchen und Töpfchen. Das ist ja. Naja, darum geht es ja gar nicht, oder? Ob man das miteinander vergleichen kann, sondern. Ja, man kann es vergleichen, aber es zählt halt nach im Gesamtklassement. Es zählt, ja. Aber also, danach kannst du ja trotzdem die Breite und Stärke der Liga rekonstruieren. Wenn du gute Mannschaften auf den Plätzen 5, 6 und 7 hast, die dann in der Euroleague weit kommen, dann bist du auch berechtigt, vor Frankreich oder, weiß ich nicht, in der 5-Jahres-Wertung zu sein. Oder wie meinst du das? Ja, so in der Richtung meine ich schon. Ich meine, wenn jetzt, man sieht, dass zum Beispiel viele portugiesische Mannschaften die letzten Jahre relativ erfolgreich waren in der Euroliga. Mhm. Und jetzt Porto ja, glaube ich, auch Gruppenführer, ne? Vor Paris Saint-Germain. Ja. Und die bekommen dann in der Champions League, die bekommen dann halt mehr Plätze in der eigentlich ist es okay. Auf der anderen Seite wird, ist mir da ja auch wurscht. Ich spiele gegen den Abstieg. Das hast du, ein Trauma oder was? Meinst du Nürnberg? Nee, ich bin nur Realist, also. Mit Nürnberg jetzt noch? Ja, definitiv. Ich bin nur Realist. Das heißt, also, in diesen Sphären, Champions League, Euroleague, möchtest du dich eigentlich aus Pietätsgründen zu deinem Ursprungsheimatclub gar nicht äußern, ja? Kann ich schon, aber da schwätze ich halt nur. Da kann ich. Das kennst du nicht, meinst du? Nee, das ist eine Luft, die ich selten oder eigentlich noch nie geatmet habe. Ich habe gehört, der Pinola soll verlängern. Das ist doch schon mal was. Bin ich kein Freund davon. Nee. Nee. Oh, ich habe bei Spox hier auf dem iPad habe ich einen Bericht gesehen, dass das ist ja der Liebling. Das ist doch der Liebling. Warum magst du den denn nicht? Ja, ich mag ihn schon, aber ich finde halt nur aufgrund dessen, weil die Fans ihn lieben, hat er keine Stammplatzgarantie. Ich finde den ist auch nicht schlecht, oder? Ja, ich sag mal, er ist okay. Ist okay, aber wir haben mit einem relativ jungen Marvin Plattenhardt. Was? Der Name sagt dir jetzt nichts. Nee, Marvin gar nichts. Sagt dir jetzt nichts. Aber das ist auch einer, der jede Jugendnationalmannschaft durchlaufen hat und mit 17 oder so nach Nürnberg kam und quasi immer der 1B-Verteidiger ist. Also wenn Pinola verletzt oder gesperrt ist, dann spielt Marvin Plattenhardt. Und der Junge hat Potenzial und der ist jetzt, ich glaube, 21 oder 22 und hat sich jetzt auch zum ersten Mal geäußert, dass wenn er weiterhin diese Reservistenrolle spielt, dann ist er weg und es wäre schade, weil es echt ein guter Junge ist. Pinola ist 29, lass mich da jetzt mal ein bisschen lügen. Ja, das könnte sein, dass er so 29, 30, ja, so. Also in einem guten Fußballalter, aber er spielt ja, halt. Auf die Zukunft, da musst du da diesen Plattenhardt dann anscheinend. Richtig, vor allem, weil halt der Plattenhardt macht halt seine Sache immer gut. Ja, vielleicht kannst du das irgendwie auch kommunizieren, so Günther Plattenhardt und Ravi Pinola setzen sich an einen Tisch mit dem Leibhaftigen, wie heißt er? Hacking? Ja. Guckt aber auch immer böse, oder? Ja, ein bisschen, immer so ein bisschen, wie wenn er den nächsten Flachmann irgendwo sucht oder so. Also, ein bisschen wie so ein Dämon. Ja, ich mag ihn, er war vorletzte Woche oder so, war er im, wie heißt er, im Talk, nicht mehr. Honor. Okay, einmal dürfen wir, oder einmal pro Sendung dürfen wir. Hier dürfen wir so oft, wie wir wollen. Okay. Dann hebe ich es mit aber trotzdem noch ein bisschen auf. Nee, bei diesem Fußballstammtisch, der DSF Audi ist, glaube ich, mittlerweile, oder? Das ist der VW-Spieltisch. Das ist der VW-Doppelpass. Doppelpass, ja, früher war er Erdinger, glaube ich. Erdinger. Danach war es der Kia. Powers to the People Cast. Ist ja eigentlich auch wurscht, weil wer schaut heutzutage noch Sport 1? Naja, da war er auf jeden Fall zu Gast und jedes Mal, wenn er im Bild war, wenn er was gefragt wurde, hat er so einen ganz normalen Eindruck gemacht. Aber mir ist halt aufgefallen, wenn sie andere unterhalten haben und er dann quasi gedacht hat, er ist nicht im Bild, die Kamera aber auf so eine Gesamtperspektive geschaltet war, da hat man immer so gedacht, wo schaut er jetzt hin? Der guckt immer nach links und rechts, da könnte man meinen, er... Meinst du, er sieht Menschen? Tote? Menschen? Ich glaube, er sieht nur Weizenbiergläser und wünschte sich her. Ich will den guten Kerl nichts unterstellen und ich mag auch recht, aber ich meine, ich könnte es verstehen. Ich würde genauso gucken an seiner Stelle. Ich würde auch jedes Weizenglas anstarren, wenn ich nicht, also ich mache das zumindest daheim, wenn ich zu Hause bin und keiner redet mit mir, dann fülle ich mir ein Weizenbierglas und schaue es an. Aber was ich eigentlich sagen wollte ursprünglich, ist es nicht möglich, dass der, wie heißt der, Bretterhardt? Plattenhardt und der Pinola und der Leibhaftige sich an einen Tisch setzen und sagen, komm, Bretterhardt, du spielst jetzt noch eine Saison die zweite Geige, in Anführungszeichen, und dann können wir ja vielleicht mal so ein Eingliederungsseminar machen, dass der Pinola sich so langsam verabschiedet aus der ersten Mannschaft. Ja, ich glaube ja, dass sie das schon seit 2 oder 3 Jahren machen, weil wie gesagt, das Ding läuft schon seit 2 oder 3 Jahren und er bringt immer eigentlich seine Leistung und der könnte locker bei jedem Zweitliga-Club könnte er definitiv jetzt schon in dem jungen Alter eine Führungsrolle übernehmen, weil das ist richtig gut. Der hat jetzt nicht diese Spritzigkeit, wie es jetzt in Ashley Cole oder so hat, aber er ist technisch. Ja, also. Ja, nee, ich meine, wenn wir jetzt hier von starken Außenverteidigern reden. Nehmen wir den Alaba. Ja, okay, er hat nicht diese Schnelligkeit von Alaba, sag ich mal. Aber er hat taktisches, technisches Verständnis und mannschaftsdienlich und also ich finde es schade, dass er wahrscheinlich morgen, wenn es gegen Mainz geht, wieder auf der Bank sitzen muss. Ja, das ist berechtigt. Also schön, dass man dich da so als Insider hat, weil den Namen kenne ich wirklich gar nicht. Ja, das ist. Sind halt, wir jetzt eigentlich von. Muss ja auch einen kleinen Vorteil haben, dass du mit dem Nürnberg-Fan den Podcast machst, oder? Na klar. Ja. Wie sind wir jetzt eigentlich von Martin Plattenhardt, von Dortmund auf Günther Plattenhardt gekommen? Wir müssen das nochmal zurückspulen, das werden wir aber nicht tun, weil wir sind ja nicht bei Funny Games. Wir werden. also ich glaube, Dortmund haben wir auch ausreichend jetzt. Oder einfach keinen Bock drauf innerlich, glaube ich. Wir geben es nicht zu, aber nein, Dortmund wird in der Gruppe weiterkommen, sage ich jetzt immer noch. Dann müssen sie abwarten, was der Lostrupp hergibt. Aber es hätte keiner gedacht. Also ich habe es zwar gesagt Anfang der Runde, dass für mich Dortmund definitiv da mit dazugehört zu den Favoriten, also eher noch wie Ajax und wahrscheinlich mindestens auf Augenhöhe mit Man City. Aber dass sie dann doch so stark spielen, zumal sie ja in der Liga jetzt nicht so überragend spielen, ja. hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vor allem, also erste Halbzeit gegen Real, wie sie da kurz vor dem 1-0, da hat Real mal kurz ein paar Minuten richtig, richtig Dampf gemacht. Da hast du gedacht, okay, jetzt kommt der Realzug ins Rollen. Und dann 1-0 einfach. Stuttgart, 2-1 Marseille. Für Marseille. Okay. Entschuldigung. Okay. Und dann wie dann Dortmund einfach es geschafft hat, aufgrund ihrer technischen Stärke, die sie haben, die Kontrolle zu nehmen, einfach das Tempo aus dem Spiel rauszunehmen und mal kurz 20, 25 mal den Ball laufen zu lassen in Madrid, in Bernabeu. Das ist ja die Höchststrafe. Das macht normalerweise nur Barcelona. Also dass sie die Jungs von Madrid so laufen lassen, das gibt's noch, das machen nicht viele. Und Dortmund hat es geschafft. Und dann noch Pam gleich das 1-0 in diesem langen Ballwechsel oder Ballwechsel, das ist recht. Ballwechsel, in dieser Ballbesitzphase. Dann noch das 1-0 machen, wo man sagen muss, an einem guten Tag, als der Casillas bei einem großen Turnier hält er so einen Ball. Also ja, stimmt. In der Nationalelf passiert ihm sowas nicht. Der war zwar nicht schlecht geschossen, aber normalerweise kann man den auch halten. Und vor allen Dingen das 2-1, ne, war ja sehr glücklich. Das war ja gar nicht der Götze, das war ja der Arbeloa, ne? Ja, aber es war auch wieder gut gespielt. Also war schon. Kommen wir jetzt. Ja. Ach Gott. Genug Dortmund, oder? Was kommen wir jetzt? Kommen wir jetzt zu diesem leidigen Thema. Bayern München. Der letzte Vertreter, den wir noch nicht besprochen haben, in der Champions League. Aber was habe ich da gesehen, als der gute Fritz von Turn und Taxis meine Ohren geschmeichelt hat, ja, mit seinen Aussagen, die ja wirklich großartig sind, ja. Ganz, ganz toller Kommentator. Aber ich muss wirklich sagen, der von ARD oder wo das kam, da habe ich auch mal kurz reingeschaltet, der ging ja gar nicht, ne? Noch weniger als Ton und Taxis. Ich habe da im Vorgespräch schon gesagt, dass ich leider das Spiel gar nicht gesehen habe. Ach so. Olli Schmidt heißt er? Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Keine Ahnung. Ich mach Sky Sport 3 oder 4 an und guck in die Südkurve. Du hast mit Sicherheit schon davon gehört, oder? Leider gar nicht. Loch. Ich hatte, wie gesagt, es ist ja gerade keine 24 Stunden her, das Spiel, und ich habe halt leider nicht den Genuss gehabt, Zeitungen zu lesen. Okay. Nur kurz die Zusammenfassung von den Toren und mehr nicht. Also muss mich unterrichten, was passiert ist. Es wurde die Südkurve gezeigt und dort waren 300 Plätze frei. 300 Plätze der Bayern-Ultras. Und damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass man Stimmung nicht kaufen kann. Der Claim der Ultras war, es ist ganz bescheuert, also ich kann das gar nicht verstehen, was das soll. Sie monieren, dass der FC Bayern München zu wenig tut, dass die UEFA zu wenig Stehplätze in Champions League-Spielen bereitstellt. Das war's. Deswegen sind sie nicht ins Stadion gekommen. Ja, vielleicht mussten sie sich auch noch mit anderen Leuten vorm Stadion prügeln oder so. Und das bringt es jetzt aus. Also da wird es auch Wirbel gemacht, um was? Keine Ahnung. Es waren die stillen Fanproteste, habe ich in dem einen oder anderen Bayern-Blog gelesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in einem Stadion lauter oder leiser gewesen wäre. Es war wirklich so. Glaub's mir. Es war wirklich so. Guck dir nochmal irgendwie eine Zusammenfassung an, irgendwo. Es war wirklich so. Es wurden keine Gesänge angestimmt. Es war nur diese, oh, wie ist das schön? nach dem 3-0, nach irgendwie 25 Minuten. Das kam, aber es wurden keine Ultra-Fan-Gesänge irgendwie angestimmt, so die man sonst kennt. Also ich war jetzt schon viermal bei dem Bayern-Derby zwischen Nürnberg und München, in München, in der Allianz Arena. Ja. Das war jedes Mal, ich meine, das ist ja generell eigentlich immer ein ausverkauftes Stadion, aber die Stimmung. Das Operettenpublikum, ja, ist ja gut, Tobi. Ja, es ist halt, finde ich, einfach so. Ich war mal bei einem DFB-Pokal-Halbfinale. Ich glaube, es war 2008 oder 2009. DFB-Pokal-Halbfinale haben sie gegen Wolfsburg gespielt, haben das Ding 2-0 gewonnen, sind ins Finale eingezogen Und es war eine Stimmung wie, keine Ahnung, wie wenn Nürnberg am letzten Spieltag gegen Augsburg 1-1 spielt und beide sind gesiegt und es geht um nichts mehr. Alles klar. Wir fahren nach Berlin, wunderbar. Da kommt. Ja, gebe ich hier natürlich, dass es bei den München, ich war erst zweimal im Stadion. Ja. Dass es da ein bisschen spezieller ist, das Publikum. Aber dennoch hast du gemerkt, dass da so die Hitze ein bisschen gefehlt hat. Es ist ja nicht so, als würden sie gar keinen Remi-Demi machen. Also, das ist ja schon ein bisschen frech von dir, guter Tobi. Also das Remi-Demi, das bekommst du im Endeffekt aber auch nur mit, wenn du in der Nähe der Südkurve deinen Platz hast. Also wenn du auch über den Fernseher kamst du rüber. Ach ja, aber du weißt doch ganz genau, wie man das manipulieren kann. Eine Stimmung. Also da spielt Nürnberg gegen Wolfsburg letzten Samstagmittag und ich schaue mir das Spiel an und man könnte meinen, da ist Stimmung, das knallt. Vier Wochen vorher bin ich bei dem Spiel Nürnberg gegen Frankfurt im Stadion und die Stimmung war, sie war okay, aber sie war jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ja, yeah, die Fans haben dann 90 Minuten lang gefeiert. Am nächsten Tag schaue ich mir die erste oder die zweite Halbzeit schaue ich mir dann nochmal an. Und man könnte meinen, dass das Stadion in England ist und dass die Fans das Stadion niederreißen wollen von der Stimmung her. Groß, also man kann von nichts erzählen. Über den Fernseher kriegst du in Stimmung gar nichts mehr mit. Gar nichts mehr. Da muss es schon extrem gut sein. Also mitbekommen tust du das zum Beispiel EM Irland gegen Spanien. Ja. Fans feiern. Da bekommst du sowas mit, aber auch nur deswegen, weil dann die Reporter Maul halten und einfach dann die reine Stadionatmosphäre einspielen lassen. Aber sonst, da kommt es dann auch viel auf den Moderator an, wie viel redet der Moderator. Ich glaube, dass der Moderator da bestimmt auch ein bisschen Lautstärke regeln kann, dass man ihn mehr hört wie die Fans. Oder das ist, ich habe da kommt es dann, ja, nee. Okay. Nee, da kann ich gar, also wegen 300 Leuten, das sind 70.000 Menschen im Stadion. Wenn du jetzt gesagt hättest. 300 Ultras, ja. Das fällt da halt leider gar nicht auf. Ja, gut. Ist auch nicht aufgefallen, war das Dortmund gegen Schalke dieses Jahr, letztes Jahr? Nee, Dortmund in Hamburg. Doch, Dortmund in Hamburg gespielt hat, haben ja, sie doch auch mal das Reisen, ne? Da haben sie auch 1000 Dortmund-Fans, ja. haben sich vor dem Stadion getroffen und sind nicht ins Stadion rein. Ja, mein Gott, dann siehst du da halt ungefähr 20 Raummeter im Block, die frei sind. Ah, ist ja gut, aber, Tobi, Mann. Ja, ich wollte es dir nochmal sagen, dass das alles verarscht ist. Bei einer Menge von 50, 60, 70.000 Menschen im Stadion. Da 72.000. Ja, aber nicht bei, aber nicht in der, weniger. Ja, da fällt sowas nicht auf. Das ist, wenn mal die ganze Südkurve leer wäre, das wäre dann eine Art zu sagen, okay, das wäre dann eine Art Protest. Aber 300 Leute. Vor allem, die Bayern, die lachen sich doch ins Fäustchen. Die Karten sind da trotzdem verkauft gewesen. Das Stadion war da trotzdem ausverkauft. Bei mir war. Nein, das ist ja nur. Es ist ja im Prinzip Hanebüchen. Ne? Es ist ja nicht so, als wenn Hoeneß da irgendwie was machen könnte gegen die Statuten der UEFA. Ich meine, ihm gerne würde er mehr Publikum ins Stadion holen. Ist ja auch mehr Profit für ihn. Aber ich verstehe das Thema nicht ganz, was die Ultras da wollen. Also, tja. Sind vielleicht doch ein bisschen. Einfach ein bisschen hohl vielleicht. Ein bisschen hohl, ja. Aber 6-1, darum geht es ja eigentlich bei dem Spiel. Du hast nichts gesehen, aber die Zusammenfassung wenigstens? Ja, die Tore habe ich gesehen, ja. Oh. Die Tore, ja. Waren die schön? Ja. Waren die schön? Ja. Hat mich so ein bisschen an Deutschland gegen Saudi-Arabien 2002 erinnert. Immer mit der gleichen Methode machen sie ihre Tore. Freistoß oder Flanke, Kopfball. Ich meine, klar, wenn du einen Gegner hast, den du seine Schwachstelle ganz klar erkennst, wenn du weißt, okay, komm über deine rechte Seite, die haben einen schlechten Außenverteidiger, die haben kleine Innenverteidiger, du hast einen kopfballstarken Mittelstürmer, dann geh über die rechte Seite, flank rein, Tor. Es war definitiv, ich meine, wenn du 5-0 zur Halbzeit für so eine Champions League, auch wenn es Lille war, aber trotzdem, Lille steht nicht zu Unrecht in der Champions League, ja, aber ist es schon ein Ding. Sie waren aber auch in allen Belangen unterlegen und dann hat ja Erik Meier im Studio von Sky vor dem Spiel gesagt, als er gefragt wurde von irgendeinem Typen, was glaubst du, wie das Spiel ausgeht, hat er wirklich gesagt 5-0. Vor dem Spiel. Ja, hat er auch. Hatte dann so leider Unrecht. Muss man dann auch sagen. Hat er dann. In unserem Tippspiel hat er wenigstens die Differenz richtig gehabt und hätte 2 Punkte bekommen dafür. Übrigens, nach dem Spiel hat dein Lieblingsmoderator von Sky, Florian... König? Der Blonde, der Kleine. Jan Henkel. Hat Claudio Pizarro nach dem Spiel gefragt, ob er denn immer noch nach diesen 3 Toren, die er jetzt gegen Lille geschossen hat, zufrieden damit sei, Stürmer Nummer 3 zu sein beim FC Bayern München. Und dann hat Claudio gesagt, ja, wer sagt denn, dass ich hier Stürmer Nummer 3 bin? Ich spiele, wann der Trainer mich braucht und ich werde dann auch immer 100% geben. Und dann hat Jan Henkel wirklich zugegeben, ja, Claudio, oder ja, Herr Pizarro, Sie wissen ja ganz genau, es war eine leicht provozierende Frage. Also zum ersten Mal hat er zugegeben, dass deine Fragen oftmals unangebracht sind. Ja, klar, er muss halt rausgehen. Er hatte ja halt schon ein bisschen den Ruf und dann muss er natürlich jetzt weiter feilen, dass der nicht mehr auf Schmusekurs geht mit den Leuten. Das ist klar und das wird er auch nicht tun. Das ist nicht sein Ding. Was ich auch cool fand, war das Interview mit Patrick Wasserzieher. Nach dem Dortmund-Spiel hat er den Weidenfeller. Patrick Wasserzieher. Patrick oder Patrick? Ja, Patrick. Ist ja wurscht. Hat er Weidenfeller interviewt und wollte unbedingt rauskitzeln. Wollte quasi unbedingt die Worte von Weidenfeller hören. Ja, es war mein Fehler. Das 2-2 von Özil war definitiv haltbar. Und er wollte kein Nein akzeptieren. Der Weidenfeller definitiv, das war ein Geniestreich von Özil. Das war er denn haltbar? Ich sag mal, an einem guten Tag kann man den Ball halten, aber viele Torhüter sind bestimmt schon bei so einem Freistoß auf die Ecke gegangen und dann schießt der Torschütze aufs Tor weg. Der muss da, vor allem, weil halt Ronaldo immer noch daneben stand, der muss halt immer noch damit rechnen. Ich sag nein, er war nicht haltbar. Er war. Würde ich auch sagen, ja. Wenn du spekulierst, kannst du den Ball halten, aber wenn du es genau nimmst, er darf seine Torecke nicht verlassen. Wenn ein Rechts- und ein Linksschütze bei so einem Freistoß halt rechts da steht, dann darfst du dein Toreck nicht verlassen und der Ball, der geht genau fast auf die Grundlinie in den Pfosten rein. Also da, ob der Ball unten. Es ist ja nicht so gewesen, als wenn da 2 Linksfüßler, du weißt, was ich meine, am Ball standen, ne? Sondern Cristiano Ronaldo 6 Rechtsfuß und Özil das Linksfuß, also konnte Weidenfeller sich auch im Prinzip gar nicht drauf einstellen. Es war ja, beide Ecken waren ja möglich, von den Schützen her. Richtig, richtig. Der Freistoß war vermeidbar. Der Freistoß, ich weiß nicht mehr genau, was vorhin gemacht hat, aber der Freistoß an sich, dass der Freistoß zustande kam, der war äußerst unnötig. Also es war, bin ich mir sicher, aus der Situation, dass zwei Dortmunder gegen einen Madrilen standen und ich finde es furchtbar, ich kann es nicht nachvollziehen, ich meine, mir ist es mit Sicherheit früher auch passiert, aber dass wenn ein Ballführender gegen eine Überzahl an Gegenspielern steht, darf dieser Ballführende keinen Freistoß rausholen. Ja. Das passiert so oft und ich kann es nicht verstehen, dass wenn ich mit einem anderen Verteidiger auf einen Ballführenden draufgehe, wie es sein kann, dass der danach den Ball noch hat, geschweige denn, dass der Junge einen Freistoß bekommt. Das wird noch viel zu sehr, glaube ich, außer Acht gelassen. Das ist so, das darf normalerweise nicht passieren und trotzdem übrigens schafft es. Marseille Gladbach abgepfiffen, 2-2 Endstand. Ich weiß jetzt nicht, wie die Tabelle da aussieht in der Gruppe, aber definitiv gut für. Sie haben ja Marseille geschlagen, 2-0 im Hinspiel. Überraschenderweise. Vor 2 Wochen. Also ja. Das heißt, sie stehen jetzt mit 5 Punkten nach 4 Spielen da. Ich weiß nicht, wie Fenerbahce gespielt hat, aber ja, ist doch nicht schlecht. Also. Zu den Bayern. Da haben sie schon mal gezeigt, dass es auch international geht, ne? Also, ja, Lille nicht der große Gegner. Sie haben aber im Hinspiel gegen Lille keine großartige Leistung gezeigt. Da haben sie aber auch verbissen, verbittert gekämpft, die Lilletten, ne? Aber jetzt, also, ich glaube schon, jetzt kommen die Bayern so langsam auch international ins Rollen und das wird wieder eine erfolgreiche Saison auch international. Bin ich mir ganz fest sicher. Glaubst du auch? Die kommen wieder weit? Also unter normalen Umständen, ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie auf Real treffen im Achtelfinale und da ist die Chance 50-50. Da ist 50-50 wirklich. Wenn sie dann wieder an die Hosen kacken werden. Ja, wahrscheinlich. Madrid da. Ja, vielleicht spielen sie auch gegen Celtic, da wird es dann auch hart. Ich meine, die haben immerhin, wie heißen sie? Barcelona geschlagen. Ja. Ja, noch was groß zu den Bayern. Ich meine, es waren ein Traumspiel. Es war wirklich schön und Nee. Das Bayern-Herz lacht. Der Luca freut sich jetzt auch vom Moin Moin Gascoigne-Cast. Der wird auch selig geschlafen haben gestern. Und aber trotzdem nur zweite Gruppe, gell? Immer noch hinter Valencia. Oh, Tobi. Ja, ich will nur sagen, dass es vielleicht nur ein kleiner Wermutstropfen ist, dass er dann noch nur auf Platz 2 stehen. Naja. Nicht? Hören wir noch zwei Spiele, ne? Also gegen Valencia, in Valencia jetzt, in 14 Tagen, das wird schon eieieiei. Und dann heim gegen Bata Borisov, da wird Payback is a bitch, sage ich nur, ne? Also da wird es richtig Backenfutter geben, da bin ich mir sicher. Aber gegen Valencia, das wird schon eitel. Das wird heikel. Ja. Ne? Ja, nee, die werden trotzem weiterkommen als Tabellenerster. Weiterkommen sie, aber man will schon Erster werden. Unter normalen Umständen müssten sie das trotzdem gewinnen in Valencia. Die sind zwar nicht schlecht, aber ja. Dann haben wir das Internationale, wa? Ich glaube, ja. Ich schaue mir gerade die Tabelle an. Gladbach jetzt punktgleich mit Marseille auf Platz 2. Also Gladbach Dritter und Marseille Zweiter. Im direkten, direkte Vergleich sind sie besser. Stuttgart ist auch durch 2-0 gewonnen. Habe ich auch gerade gesehen. Fenerbahce, Erster mit 10 Punkten. Hätte ich nicht gedacht, dass Fenerbahce so stark ist. Die haben noch kein Spiel verloren. Ja. Die spielen noch zu Hause gegen Gladbach und dann noch. Jetzt auch wieder gegen Limassol gewonnen? Ja, 2-0, glaube ich, habe sie gewonnen, ja. Naja, gut. Wir haben ja auch gute, kräftige Truppe da, ne? Galatasaray und Fenerbahce. Ja. Naja, sag ich mal, ne? Ja. Die belächelt man natürlich nur so ein bisschen. Nur ein bisschen. Ja. Dann gibt es ja noch ein Gerücht, was ja jetzt eigentlich schon wieder ad acta gelegt werden müsste. Der gute Klaus Allos war beim VfL Wolfsburg im Gespräch. Und dann habe ich mir gedacht, als dann dennoch heute das Dementi kam von Allos, da mal drüber zu reden, weil ich glaube, ganz genau das ist ein Typ, den die Wölfe brauchen. Das ist ein Manager, der da nicht hinpasst, das meine ich nicht, sondern der ist da bitter nötig in diesem Verein, der da mal so ein bisschen alles ein bisschen erdet, mal ein bisschen vernünftig mit dem Geld wirtschaftet. Ich meine, ja, sie haben unlimited Geld, sage ich jetzt mal, spaßeshalber, aber da ist mal ein bisschen eine sinnvolle Wirtschaft vonnöten. Also das passt mir alles nicht, was da für Spieler geholt werden, und da ist, glaube ich, so ein Allos wäre da genau der Richtige. Auch ein Sympath, wie ich finde. Toller Typ. Definitiv sympathisch, und dass er es kann, ich meine, sieht man in seinem Club Bremen, jetzt haben sie zwar seit anderthalb Jahren ein bisschen... Das ist ja sein Club, der Bremen, aber... Er hat es zudem gemacht. Ich weiß nicht, ob Alofs, warum sollte Alofs weggehen von Bremen? Er wäre mit Sicherheit der richtige Mann, und vielleicht hat er auch das Angebot gehabt, er dementiert es ja, wie du gesagt hast, aber ich glaube, solange irgendwie nicht irgendwie ein Unruheherd in Bremen entsteht, wird es nicht so weit kommen. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ich habe auch gesagt, dass Felix Magath nur sich selber entlassen kann. Ansonsten wird er in Wolfsburg bleiben. Ja, da habe ich ja laut Blödsinn gelabert. Gebe ich zu, hier, Schuld. Trinke ich mal einen Schluck. Rubalise, ganz kurz. Auf die Aussage. Aber nee, da muss, glaube ich, jetzt wirklich mal ein Manager hin, der da so ein bisschen Seriosität reinbringt, ein bisschen mal das ganze Tempo daraus nimmt, diese ganze Influktation da von Spielern, von Geld. Das ist irgendwie alles zu lächerlich, was da läuft, finde ich. Ja. Also er wär mit Sicherheit ein guter Mann. Der Wolfsburg könnte sich freuen, wenn sie einen Mann wie Klaus Allofs im Team hätten. Hättest du da sonst eine Alternative? Oh, jetzt so spontan. Wer fällt mir? Würde mir... Ich bin ja also... Ich bin ja... Wo wir ihn gerade hatten. Man müsste ja auch mal der Lorenz Günther-Köstner ist kein schlechter Trainer, aber da müsste man für den Verein in Wolfsburg mit den Zielen brauchst du halt dann doch nochmal vielleicht einen anderen Trainer. Ich bin ja ein Verfechter von alten, harten Hunden so ein bisschen. Mhm. Und ich frage mich, warum keiner mehr. Hans Meyer? Jetzt nein! Am 60. gefeiert, und ich glaube, der ist das, ein alter Hund, ne? Ist ein alter Hund, aber das kann ich bin so ein Freund von Ede Geier. Ich weiß nicht, warum keiner mehr Ede Geier möchte. Also irgendwas muss der haben. Ich denke jedes Mal, wenn Nürnberg im Trainer ist, denke ich mir, hoffentlich holen sie Ede Geier. Mensch, der weiß doch gar nicht, was er mit dem ganzen Geld auch anfangen soll, doch bei den VfL Wolfsburg. Das kann natürlich auch sein, dass er deswegen irgendwie nach viel. Ich weiß doch gar nicht, was da los ist. dass 4 Stunden nach seiner Unterschrift, dass man einen Herzinfarkt bekommt, weil er sieht, weil er schwarze Zahlen sieht. Und das ohne Soli. Ist Ihr Drucker kaputt oder was da? Alles schwarz hier auf dem Zettel. Haben Sie keine Farbpatrone mehr? Ich bring mal eine mit von daheim. Das kann ja gar nicht Sinn. Ja, vor der Ede Geier kommt mit seinem Trabi da aufs Gelände gefahren. Du, das ist gar nicht so ein Ding. Wie heißt er? Ruud van Nistelrooy, als er noch bei Manchester United gespielt hat, ist immer noch jeden Tag mit seinem, wie heißt das Ding jetzt nochmal, mit seinem, was hat er für eine, ein Cooper? Nee, kein Cooper. Eine Ent, ich glaube, er hat eine Ent, einen Käfer. Ich glaube, Ruud van Nistelrooy hatte einen Käfer. Und er ist in seiner ganzen Zeit, wo er bei Manchester United gespielt hat, wo die ganzen Jungs mit ihren Lamborghinis und Co. hergefahren sind, immer noch mit seinem, nein, es war kein Käfer, es war aber irgendwie sowas, Ente, Käfer oder doch nur ein alter Mini-Cooper oder ein alter Golf. Es war eine alte Karre auf jeden Fall. Der bescheidene Ruud van Nistelrooy, der 12 Millionen im Jahr verdient hat zu dem Zeitpunkt, ist mit einem 400-Euro-Auto ins Training gefahren. Also das ist nicht so ausgeschlossen. Wenn ich mir überlege, dass Arthur Boca ein Lamborghini fährt, die ganze Welt kennt Arthur Boca, aber keiner natürlich kennt Ruud van Nistelrooy. Ja. Naja. Also so ad hoc eine Manager-Lösung nach Alofs, sage ich jetzt mal, der jetzt rausfällt, ist schwer, ne? Es gibt bestimmt ein paar Namen, aber damit müssen sie sich halt ein bisschen beschäftigen. Da müssen wir halt ein bisschen meinen Namen durch den Kopf gehen lassen. Auch nimmt man Leute, die gerade im Amt sind oder Leute, die frei sind. Ja. Ich lese gerade noch ein paar News, das ist alles irgendwie ganz schön scheiße. Ich glaube, wir weisen nochmal darauf hin, dass es am Samstag, so Gott will, es eine neue Ausgabe der Tobi und Rudi Show gibt. Die erste Tobi und Rudi Show, aber noch ist es nicht ganz sicher. Du weißt, dem Rudi geht's schlecht. Ist es so? Ja, er hat irgendwie so einen Pilz im Kopf drin. Und das muss erstmal noch behandelt werden. Wollen wir mal schauen? Ich glaube, den hat er seitdem oder 700. Liker von wie heißen sie? TOH ist, oder? Ja, genau. Er ist einer der russischen Leica, die man kaufen kann. Ja, also am Samstag die erste Tobi und Rudi Show. Und wer weiß, wann dieser Podcast rauskommt. Freitag das Tippspiel, das Live-Tippspiel. Ich weiß es noch gar nicht. Ist ja im Prinzip auch egal, möchte ich was sagen, ne? Egal, wer seine Packung holt. Genau, egal, wer hier mal richtig Backenfutter kriegt. Vielleicht haben wir einen Wahnsinns-Special gestern Samstag. Ich will da aber noch nichts verraten, weil das noch nicht hundertprozentig sicher ist. Es ist noch ein bisschen der Schwebe. Ja. Aber es könnte ein eventuell der Jens? Ist es Jens? Dass er mal wieder mit richtigen Leuten podcasten kann? Na? Ja. Jens Nowotny. Ich wollte es nicht sagen, aber okay. Jens, wir wollten die übrigens, habe ich mir gedacht, ab dem neuen Jahr habe ich mir gute Vorsätze schon im November zugelegt. Und zwar werde ich dann Filmpodcast machen mit einem 8-Jährigen. Und naja, wollen wir mal schauen. Mit Non-PG lief es ja ganz gut in der ersten Ausgabe. Wird schon. Tobi, du darfst dann auch mal dabei sein in meinem neuen Filmpodcast. Alles klar, ich werde dann. Was denn? Sei ehrlich. Ja, ich weiß nicht. Ist das schlecht jetzt? Nee, ich finde die Idee riesig. Sowas gibt's ja auch, glaube ich, noch nicht. Doch, ich habe mir das Konzept abgeguckt vom anderen Podcast. Einen sehr geschätzten Podcast, aber der jetzt leider völlig vor die Hunde gegangen ist. Ja, das ist wie Wolf-Christoph Fuß, der weggegangen ist von Sat.1 und jetzt überträgt ZDF die Champions League. Nur deswegen. Also ich dachte, Wolf-Christoph Fuß ist vor die Hunde gegangen. Bei Sky. Gemacht. Ja, ich find's ein bisschen überraschend. Ich meine, ich schaue eigentlich viel Bundesliga auf Sky, aber irgendwie höre ich nie Wolf-Christoph Fuß. Also ich sehe nur den Clip mit kennst du den Clip mit Effenberg, wo sie über die Champions League reden und in einem abgedunkelten Raum in Schwarz-Weiß, Effenberg hat da so ein iPad vor sich und guckt sich da so ein paar Highlights der Champions League an und sinieren die beiden dabei. Sie sinieren, wie toll und episch die Champions League ist. Also das ist... Kenne ich, aber ich höre ihn trotzdem nicht. Also ich sehe ihn da, aber die Spitzenspiele oder so, jetzt... Ich weiß nicht, was hat er denn moderiert? Er hat am Wochenende, am Sonntag hat er Bayern. Bayern hat am Samstag gespielt und das hat Marcel Reif. Wir hatten am Sonntag gespielt noch. Leverkusen gegen Mainz. Hannover. Und was andere? Hannover. Nee, Bremen. Ja, Bremen gegen Mainz. Hannover hat schon Samstag gespielt, 2-0 gegen... Ich bin auch völlig wirr, ne, im Kopf. Kann das sein? Freiburg? Augsburg, 2-0, ja. Augsburg, ja. Tolle Stindeltor. Aber immer Marcel Reif. Spitzenspiele ist Samstagabend. Immer Marcel Reif. Also, was war das Spitzenspiel? War doch Bayern, ne? In Hamburg, ja. Das hat Marcel Reif und Effenberg. Die zwei haben das moderiert. Das finde ich auch ganz cool, dass sie da die Spitzenspiele jetzt so Play-by-Play machen. Ich mag das immer, wenn das zwei machen. In der Premier League ist es ja bei fast jedem Spiel so. Also, ja, aber ich würde gerade mal da gern Wolf-Christoph Fuß hören. Weil er macht es ja eigentlich generell immer nur alleine. Ja, genau. Da hätte ich auch mal gern, dass er das mit Effenberg macht. Den finde ich auch nicht schlecht. Ja, ich finde, und so, also die Altgedienten, die machen das gar nicht schlecht. Auch hier beim ZDF, Olli Kahn, wenn er mal darf, mit seinem neuen Co-Moderator macht die Sache wesentlich besser wie mit, wie hieß er die? KMH, Katrin Müller-Hohenstein. Ja, also das ist ein relativ junger, ich habe seinen Namen, Breuer heißt er, glaube ich. Breuer heißt der gute Junge beim ZDF, der das jetzt macht. Jochen Breuer, ja. Das passt zusammen. Also das ist gefällt mir. Olli Welke da noch mit dem Team dazu. Welke ist großartig. Das ist doch da hat das ZDF ein gutes Team besser. Hörst du die Late Line? Bitte? Hörst du eigentlich die Late Line mit Jan Böhmermann? Leider nicht. Also das heißt leider nicht. Ich hab's mir mal immer runtergeladen und ich hab's auch, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Du musst dir nur Donnerstags runterladen mit dem guten Jan Böhmermann. Ich bin am 21. Dezember live. Der Weltuntergang ist noch gar kein Weltuntergang. Live bei der Late Line mit Jan Böhmermann bin ich in der Sendung dabei. Also sitze da mit einem Stuhl und gucke, wie Jan Böhmermann spricht. Das tue ich mir gleich mal unter Uli Borowka, die polnische 12, speichern. ja, okay. Ich glaube, oder? Uli Borowka, also ich wusste, Uli Borowka ist der einzigste Spieler, der einzigste Deutsche. Also kennst du überhaupt nur Uli Borowka? Ja, sicher. Ist der einzigste deutsche Spieler, der jemals polnischer Meister wurde. Und in dem einen Jahr, wo bei Dynamo Minsk, aus Minsk? Wiczew Łódź, Blödsinn. Wiczew Łódź hat er gespielt. Und er hat es nicht ganz so ernst genommen und hat dann auch nicht irgendwie so eingesehen, dass er die polnische Sprache lernen muss. Und das Einzige, was er auf Polnisch sagen konnte, war 12. Und zwar 12, weil das seine Rücknummer war. Und Uli Borowka hatte so ein kleines Problem mit dem Alkohol. Hat auch ein Buch jetzt rausgebracht, wo jeder bringt irgendwie ein Buch raus, der mal ein Problem hatte. Hat auch extra ein Kursiv geschrieben oder was? Oder wie? So, weil du das gerade so gesagt hast? So. Nö, ich habe das halt in einem Interview gesehen, deswegen kam da auf jeden Fall meine Lieblings, auch deswegen ja, gleich meine Goldmedaille des Spieltags. Mhm. Wenn wir noch Zeit haben, wir haben genau 4 Minuten Zeit, bis es losgeht, Chris. Oh ja, Breaking Bad, ne? Ja, genau. Uli Borowka, weil aufgrund dessen, weil er nur 12 sagen konnte auf Polnisch, ist er in eine Bar gegangen und hat immer 12 Bier bestellt. Auf einmal. Also deine Goldmedaille des Spieltags geht an Uli Borowka? Ja, richtig. Ja. Ja, meine geht langweiligerweise an den FC Bayern München, weil es war ein Feiertag für mich gestern. Und deine Bronzemedaille des Spieltags geht an? Uli Borowka, weil er, wenn er eins hätte sagen können, nicht zum Alkoholiker geworden wäre. Er nie ein Buch geschrieben hätte. Wahrscheinlich. Sonst fällt mir gar nichts ein. Ich sehe es nur noch 3 Minuten des Breaking Bad, deswegen. Wir machen jetzt schnell, ja. Wir müssen schnell AXN anmachen. Ist egal, ob jetzt Euroleague kommt, aber Breaking Bad geht vor. Meine Pfeife der Woche geht an die Ultras, ist ja ganz klar, weil ihr seid wirklich ein bisschen deppert, also ganz im Ernst. Tobi, es war wirklich wunderschön mit dir. Wie immer. Heute nur zu zweit, aber trotzdem schön. Es war wirklich ein schöner Abend mit dir. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Spätestens. Ja, ich glaube, wir kriegen das hin, ja. Ne, 14 Tage. Ja, ich bin beim Tippspiel dabei, du nächstes Mal dann beim Tippspiel und ich freue mich. Tobi, ich liebe dich. Ich dich auch, Chris. Ja, gut, ich werde eine Runde Watch Guys. Bis dann. Viel Spaß, bis dann. Ciao.